Im Jahr 1929 bekam ich vom Führer den Auftrag, die Schutzstaffel, damals 260 Mann, als Reichsführer SS zu übernehmen. Der Auftrag war sehr klar, umrissen. Er lautete, es sollte aus der SS eine Eliteformation für die Partei geschaffen werden, die in bedingungsloser Treue zum Führer und in bedingungslosem Willen das Leben einzusetzen, um den Schutz des Führers und der führenden Männer der Partei zu gewährleisten.